Regierungspräsident Temporius ist in glänzender Stimmung. Alles läuft, wie er es geplant hat. Und alle sind sie erschienen, die er für sein Versöhnungswerk, sein Friedenswerk braucht. Aus Altholm das Handwerk mit seinen Innungsmeistern, Vertretern des Einzelhandels, der Fabrikanten. Die städtische Verwaltung ist allerdings schwach vertreten. Gareis hat nur seinen Assistenten Stein entsandt, natürlich. Gareis spielt Schmollebock. Heil Bauernschaft! Was ist denn da los? Heil Bauernschaft! Heil Bauernschaft! Wie kommst du denn hier rein? Was meinst du denn da? Heil Bauernschaft! Was sind das für Zeitungen? Heil Bauernschaft! Assessor Meier, halten Sie den Jungen fest! Heil Bauernschaft! Aber der Junge entwischt und hat vor seiner Flucht noch die Hälfte der Zeitungen in den Konferenzraum geschleudert. Alles stürzt sich darauf. Ich bitte die Herren, sich an ihre Plätze zu bemühen. Wir setzen die Beratung fort. Meine Herren, in unsere so erfreulich verlaufende Verhandlung ist ein greller Missklang gekommen. In provokativer Weise ist hier eine Zeitung verteilt worden, die sich Die Bauernschaft nennt. Ein unbedeutendes Blättchen, nicht das aufhebenswert. Aber um den Geist zu illustrieren, den diese Bauernschaft beseelt, die sich gegen alle Staatsautorität auflehnt, diesen Geist, der Alleinschuldige an jenem 26. Juli ist, diesen Geist anzuprangern, halte ich es für gut, wenn dieses Machwerk hier verlesen wird. Herr Assessor. Bitte. Ich soll. Verlesen Sie. Offener Brief. Tapferer Volksgenosse Temporius. Sie haben uns zu einer Besprechung der Vorgänge in Altholm eingeladen. Sie wollen den Polizeiskandal in das sanfte Fahrwasser des Redegefechts umleiten, damit nach einigen wilden Wellenschlägen allgemeine Beruhigung eintritt. Diese Kampfmethode des jüdischen Aussaugungssystems, dessen hervorragender Vertreter Sie sind, ist uns bekannt. Blutsgemäß sind Sie besonders befähigt, dieses System zu vertreten. Ihre Diener haben den werteschaffenden Steuerzahlern mit dem Gummiknüppel den blauen Orden der Freien Republik verliehen. Statt die wahren Schuldigen zu bestrafen, schicken sie diese auf Erholungsreise. Leider nicht für immer nach Jericho oder Jerusalem. Sie, Herr Temporius, dienen uns nicht mit Verhandeln, sondern mit Verschwinden. Je eher, desto besser, mitsamt ihrem ganzen Verwaltungsapparat. Das bodenständige Volk wird sich selbst helfen. Die Ritter des Gummiknüttelordens zum blauen Fleck. Als Bauernschaft. Wir haben das wohl alle mit äußerstem Ekel angehört. Ich denke, wir fahren jetzt fort mit unseren Verhandlungen. Mit Punkt 2. Entschuldige. Ja, bitte? Ich möchte bloß was fragen. Sind hier Vertreter der Bauernschaft unter uns? Aber meine Herren, Sie sind alle Vertreter der Landwirtschaft. Ich sehe hier mindestens 20 Herren. Verzeihen Sie, Herr Präsident, das ist was ganz anderes. Bauernschaft und Landwirtschaft. Die Bauernschaft ist doch eine Bewegung. Sind hier Vertreter der Bauernschaft? Dann sehe ich nicht ein, was wir hier beschließen sollen. Im Übrigen haben wir den Boykott nicht verhängt, wir können ihn nicht aufheben. Aber wir geraten ja auf ein ganz falsches Gleis. Natürlich haben Sie den Boykott nicht verhängt, aber Sie sind doch prominente Herren der Landwirtschaft. Sie sind Führer. Wenn Sie sagen, der Boykott fällt, dann hört das flache Land auf Sie. Hierzu bin ich von meiner Kammer nicht beauftragt. Ich bin rein informatorisch hier. Ich auch. Wir auch. Ja. Hier. Ich bin von der Bauernschaft. Na also, warum denn nicht gleich? Ich bin hier geladen als Vorsitzender vom Kreis Bauernverband Stolpe. Aber ich bin auch in der Bauernschaft. Und da kann ich nur sagen, meinem Verein geht das einen Dreck was an, was die Bauernschaft mit der Stadt Altholm hat. Darüber haben wir ja nichts zu beraten. Und entschuldigen Sie, Herr Präsident, das geht auch den Herrn Präsidenten ja nichts an. Lass das doch die Bauernschaft mit den Altholmschen ausmachen. Ja, wenn der Jahres doch da wäre.